Hallo und herzlich willkommen zu, ach übrigens, unserem Bonusformat, wo wir über alles reden, was uns so bewegt. Und ich habe wieder ein kleines Thema mitgebracht. Und zwar, naja, ihr beiden seid doch Papas. Ja? Also Dominik hat Kids, Jürgen hat Kids. Aber Moment, nicht zusammen, ja? Nicht, dass da jetzt irgendwie ein falsches Bild entsteht. Nee. Aber was mich interessieren würde, ist, naja, ich würde die Frage mal zweiteilen. Das eine ist nämlich, habt ihr auch so ein, zwei, drei oder vielleicht auch wirklich nur das eine tolle Kinderbuch, wo ihr sagt, das hat mir als Kind total viel bedeutet, das mag ich total gerne, vielleicht auch immer noch. Und danach die Frage hinterher, aber ich glaube, das möchte ich ein bisschen abgrenzen, ist, wie geht ihr denn dann mit diesen Büchern und euren Kids um? Versucht ihr denen das so ein bisschen reinzudrücken oder sagt ihr, ah nee, die können das vielleicht gar nicht wertschätzen oder versucht es ihnen so ein bisschen hinzuschieben oder... Aber fangen wir doch erstmal mit Kinderbüchern an sich an. Ich schmeiß einfach mal, um das Feld ein bisschen anzufangen, mal drei in den Raum. Das eine ist Onkel Florians Fliegender Flohmarkt von, wie heißt der nochmal? Onkel Florian. Was Sams geschrieben habt. Paul Ma, danke schön, Paul Ma. Übrigens auch, das Sams wäre einfach Platz oder wären andere der drei gewesen. Echt, das gab es in meiner Kindheit quasi nicht. Das habe ich erst kennengelernt, da war ich schon weit über 30. Ach was. Wann kam denn da das erste raus? Das müsste aber schon noch in deinem Dings gewesen sein. So. Ja, klar, die Annika hatte das als Kinderbuch. Hochzeit. Ja, aber für mich, es war einfach nicht in meinem, es ist mir nie begegnet. Ja, okay. Ja. So wie Pesto ich erst im Studium kennengelernt habe, ich verstehe. Cholera und so, genau. Ja. Aber jedenfalls, Onkel Florians Fliegender Flohmarkt ist eigentlich gar nicht so eine tolle Geschichte. Die ist eigentlich recht, naja, austauschbar. Aber in diesem Buch kommen lauter lustige, ja, oder mehr oder weniger lustige, wie könnte man es nennen? Nicht Rätsel vor, sondern so Sachen wie optische Täuschungen oder so Sachen wie einen Buchstaben, die sich dann einfach mal umdrehen und gerade war die 3, noch ein E und dreht sich einfach. Und lauter so, ich sag mal, so Albernheiten mit Buchstaben, Darstellungen und auch gemischt mit so optischen Täuschungen. Mhm. Genau, das irgendwie mochte ich sehr gerne als Kind. Und aber so das Buch, wenn ich mich dran zurückerinnere, das ich total, total gerne mag und immer noch sehr gern dran denke, ist Das große L. Das große L? Das große L. Habe ich auch noch nie gehört. Genau, so. Das ist nämlich einfach so eine, ja, so ein Sammelband aus, ja, Geschichten, die du dir selber auch mal vorlesen kannst. Also, weil es halt so ein bisschen größer geschrieben ist und auch noch mit ein bisschen Bildern dazu. Also, ist halt eine schöne Sache zum Vorlesen oder selbst, wenn du selber das Lesen anfängst. Und da sind nämlich 4 Geschichten drin. Einmal, ich weiß die Titel nicht mehr genau, aber ich glaube, das erste war Drachen gibt's noch gar nicht. Das ist so eine Geschichte von einem Jungen, der morgens aufwacht und der hat so einen kleinen Drachen. Und alle Erwachsenen sagen aber, ja, aber Drachen gibt's nicht. Und der Drache wird halt irgendwie immer größer und trägt irgendwann das Haus davon, aber alle Erwachsenen leugnen halt immer noch, dass es diesen Drachen gibt. Okay. Das könnte tatsächlich passieren. Ja. In echt. Ja. Einbrecher Ede im englischen Original Burglar Bill. Ein Einbrecher, der halt überall alle möglichen Dinge klaut mit den Worten, eine Dose Bohnen, das kann ich gut gebrauchen. Bis halt eines Tages ein Koffer klaut, in dem halt ein Baby drin ist, was am nächsten Morgen feststellt. Was? Oh shit. Und dann kümmert er sich halt um dieses Baby, bis halt irgendwann bei ihm eingebrochen wird und er halt nachts hört so ein Hut, den kann ich bestimmt gut gebrauchen. Und dann halt feststellt, dass da halt die Einbrecherin Else bei ihm eingebrochen ist und dann stellen sie aber halt beide fest, so ein, ja, das geht irgendwie nicht mit diesem Einbrecherleben. Er wird Bäcker und sie führen dann ein ehrliches Leben, bringen alles zurück und kümmern sich halt zu zweit Patchwork-mäßig um das Kind. Das aber war auch, das ist noch ein Kinderbuch. Ja. Aber sie geben das Kind nicht zurück. Moment, sie geben das Kind nicht zurück. Nein, das ist ihr Kind. Was? Ah. Ja, jetzt ist es ihr Kind, aber ja. sie geben es also nicht zurück. Nein, es ist das Kind von Einbrecherin Else. Und die hat es halt so Raubzügen mitgenommen. Moment. Und hat es deswegen in anderen Wohnungen halt schnell stehen lassen. Da ist dann er eingebrochen und hat es mitgenommen. Und sie bricht dann bei ihm ein. Also das genau. Ist, ich bin verwirrt. Ja, die brechen halt überall ein. Ich sag's dir. Wie soll man das verstehen? Ja. Dann noch eine Geschichte aber Jürgen, aus der Sicht einer Ziege, wie ein Teppich aus ihr entsteht. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass er irgendwie beim Eislaufen einbricht, so als am Ende halt, ne? Irgendwie irgendwas. Ja. Das ist aber, glaube ich, im Original eine britische oder US-amerikanische Geschichte, von daher, das funktioniert nicht. Hast du gerade gesagt, das ist aus Sicht einer Ziege? Ja. Kannst du den Mann bitte nicht unterbrechen? Ich möchte jetzt wissen, wie das ist. Das ist aus Sicht einer Ziege. Und da gibt es ja heute Videospiele dazu. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, muss man sich nicht so arg viel vorstellen. Ja. Das ist mit einer, oh, ich glaube, Native American. Ist sozusagen die Besitzerin von der Ziege. Und die erzählt jetzt sozusagen, wie aus ihr dann so ein Teppich gemacht wird. Aus der Ziege wird ein Teppich gemacht? Naja, halt aus dem Abgeschorenen der Ziege, nicht der Ziege selbst, aber... Aber okay, also sie tut es jetzt nicht irgendwie aus dem Afterlife noch irgendwie so kommentieren? Nee, das nicht. Okay, das hätte ich nämlich ein bisschen dramatisch gefunden. Und das persönliche Highlight wahrscheinlich, aber das kommt halt davon, weil es auch mein Vater damals so fantastisch vorgelesen hat, sind die, und jetzt wird schwierig. Im Buch heißen die Dinge eigentlich Hobjas. Zu Hause wurden die aber immer als Hobaya vorgelesen. Das sind so froschartige Wesen. Und die Geschichte dreht sich eigentlich um die Rübenfrau, den Rübenmann, das Rübenkind, die im Rübenhaus wohnen, zusammen mit ihrem Rübenhund. Was hattet ihr denn für merkwürdige Bücher zu Hause, ey? Ja, und da kommen halt immer die Hobayas vorbei und machen halt nachts Randau und wollen halt immer das Kind holen. Und deswegen führt sich halt der Hund auf und verbellt die immer. Ich erkenne ein Muster. Und dann sperrt die halt irgendwann der Rübenmann weg, weil es ihm halt irgendwann zu blöd wird. Und dann büxt er aber trotzdem aus und verjagt sie noch. Und beim dritten Mal, wo er dann den Topf auch noch verschnürt, kommt der Hund halt nicht raus. Und dann kommen die halt vorbei, reißen das Haus ab und nehmen das Kind mit und stecken es in den Hobbaya-Sack. Und ich sag wieder Hobbaya, weil es natürlich fantastisch, weil die im Original sagen halt Hobja, Hobja, irgendwie wir holen das Kind. Und zu Hause wird aber vorgelesen mit immer Hobbaya, Hobbaya. Und dieses Hobbaya ist gerade im Fränkischen vielleicht noch mit dem Einschlag oder überhaupt, weil die so froschartig sind, ist es auch einfach ein super Wort für die. Und das ist eigentlich so ein Buch, zu dem ihr merkt schon, wie viel ich davon erzähle, ganz viele positive Erinnerungen dran habe. Das muss ich auch mal wieder kaufen, ich habe das nicht mehr. Also das war auf jeden Fall die längste Frage, die mir je jemand gestellt hat. Kannst du noch mal von vorne den Anfang noch mal? Ich find's tatsächlich immer wieder bemerkenswert. Also das gilt jetzt für das hier, aber auch für viele andere Dinge. Wie kann man denn Geld verdienen mit derartiger Nische? Also wo ich mir denke, so, wenn der Jürgen und ich haben noch nie von diesen Büchern gehört. Ja. Und ich bitte, also vielleicht sind da jetzt Millionen Bestseller dabei. Aber ja, ich denke, das Sams war schon sehr populär, als ich klein war. Ey, ja, das Sams brauchen wir nicht reden. So, ja. Aber alles andere, was du jetzt aufgezählt hast. Ich denke mir, das ist bei Comics noch viel krasser. Wie kannst du denn da Gewinn erschaffen? Weil du hast ja noch diese grafische Komponente dabei. Aber ja, auch hier, falls jemand in der Buchbranche ist, gerne uns wissen lassen. Ja, also ich glaube, ich kann dir auch eine relativ einfache Antwort dazu geben. Ich glaube, das sind einfach Geschichten, die zusammengekauft worden sind unter diesem Label, das große L, zusammengeführt worden sind. Weil ich glaube, im US-amerikanischen Original gibt es die Geschichten alle jeweils einzeln. Also ich glaube, da hat einfach ein Verlag gesagt, wir lizenzieren jetzt ein paar Kinderbücher zusammen, packen die mit großer Schrift und ein paar schönen Abbildungen, die es schon gibt, zusammen in Leseband und fertig. Und ich habe es schon mal gesagt und ich sag's wieder, ich glaube, die Zahl der Menschen, die in Deutschland mit Bücher verkaufen, sagen wir mal, gut durchkommt, vielleicht sogar reich wird, das kannst du ja wahrscheinlich an ein bis zwei Händen abzählen. Ja. Also das ist. Aber der Rest muss ja auch von was leben. Ja, aber also viele Leute schreiben Kinderbücher mal so in der Zeit, wo sie gerade so von dieser Hormonwelle erfasst werden, wenn sie Kinder kriegen und dann ist das halt mal so ein Spaßprojekt nebenher. Aber die meisten, also davon leben die wenigsten, außer vielleicht, wenn es dann so professionelle Illustratoren sind, die das halt als ein Projekt von vielen machen, dann vielleicht schon. Aber ich glaube, nur so, wie man sich es gerne vorstellt, da schreibt jetzt einer mal ein Kinderbuch und dann muss der nie mehr arbeiten gehen. Das ist, glaube ich, eine falsche Vorstellung. Kommt schon vor, aber halt genauso häufig wie Profisportler vorkommen, halt sehr selten so. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob die erfolgreichen Kinderbücher reichen, um dich wirklich ein für alle Mal abzusichern. So, weißt, selbst ein Griffelo oder selbst ein Neinhorn, glaube ich, setzen dann am Ende des Tages doch nicht so viel Geld um. Und es wollen ja dann auch viele mitverdienen an so einem Buch. Ja. Ich glaube, es ist ja auch nicht ganz ohne Grund, dass dann wahnsinnig viel Merch in die Richtung auch rausgebuttert wird, wenn so eine Serie mal läuft. Ja, ja, klar. Du verdienst dann Geld halt über, dass du es zu einer Marke machst, ja. Aber was ist denn deine Antwort, Jürgen? Ja, mal weg vom schnöden Mammon. Hast du auch so ein Herzensbuch, wo du sagst, so ein, da erinnere ich mich wohlig hin zurück? Nee, Tatsächlich habe ich jetzt lang und hart drüber nachgedacht. Ja. Nein. Ich habe ein paar Bücher, die sind aus der Zeit, wo ich selber gelesen habe, die mir rein aus nostalgischen Gründen heute noch gefallen, die ich sonst aber eigentlich wahrscheinlich schrecklich finden würde. Sowas wie Die Kinder von Bullerbü. Ja, das gefällt mir halt einfach, weil ich das irgendwann was eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, so. Aber was wirklich klassisch Kinderbücher, da ist das Einzige, was wirklich immer wieder vor meinem inneren Auge auftaucht, ist der Struwwelpeter und mein Vater, der das mit einer diebischen Freude rezitiert hat, wenn es um Fingernägel oder um, ich mag das nicht essen ging. aber das ist dann eher die andere Richtung. Aber die Kinder von Bullerbü kann man doch eigentlich nicht hassen. So. Weißt du, also du hast nein, nichts von Hass gesagt. Hassen. Ich will dir einfach nur sagen, so, das ist einfach so schön natürlich beschrieben, so ohne dass man es oberdramatisiert, ohne dass es zu komplex wird. So. Das ist aber eigentlich echt. Also ich habe das sehr genossen tatsächlich. Ja, so. Ja, aber stell dir mal vor, du würdest das heute in die Hand nehmen und nicht, um das irgendwie deiner Tochter vorzulesen, sondern einfach nur, um das zu lesen. Heute mit deiner Brille von heute. Dann aber ich habe es ja meiner belanglos. Tochter vorgelesen. Also das ist ja gerade der Punkt, den ich mache. So, es ist ja für kleine Kinder. So, ja, und mein kleines Kind hat das tatsächlich ultra abgefeiert und hat auch ewig die Hörspiele noch gehört. Ja, ja, ich sag ja, das für mich ist es eine andere, in eine andere Zeit gefallen einfach. Also für mich ist das nicht als ein Kinderbuch, das mir vorgelesen Zeit. Wird. Ist es eine schlechtere Zeit? Du, das sag ich Muss gar nicht. Muss denn immer aber, alles so dramatisch sein? Das sage ich gar nicht, aber heute hast du eine, also die Medienwelt und die Erzählweisen und so, das verändert sich ja sehr stark über die Zeit, ne? Und heute hast du da eine viel größere Auswahl und dementsprechend hast du da auch ganz andere Ansprüche und Erwartungen. So, ich merke das an meinem Sohn, wenn ich sage, wir haben jetzt neulich mal wieder das Disney-Abo abgeschlossen und gesagt, oh, jetzt schauen wir mal wieder irgendwie einen Film. Und der sagt, oh nee, ich habe überhaupt keinen Bock, einen Film zu schauen. Ja, aber der könnte sich den ganzen Tag irgendwelche Netflix-Serien oder YouTube reinziehen. So, da haben sich die Sehgewohnheiten und die Rezeptionsgewohnheiten haben sich komplett verändert. Ja, das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, wie es bei uns vor 30, 40 Jahren war. Wo wollte ich jetzt damit hin? Keine Ahnung. Ich habe aber tatsächlich, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ich weiß nicht, wie viele Teile die Frage am Ende hatte, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, es gibt tatsächlich Bücher, die ich heute schon weiterempfehlen würde, wo ich sage, die haben mir Spaß gemacht, die meinen Kindern vorzulesen. Also andersrum, das heißt jetzt nicht, dass du sie damals selber gelesen hast, sondern heute gern deinen eigenen Kindern vorliest. Ja, heute nicht mehr. Heute sind meine Kinder dafür auch schon fast wieder ein bisschen groß. Mhm. Aber ich habe sehr gern meiner Tochter den Gryffalo vorgelesen, weil das ist ein fantastisch liebevoll gereimtes, geschriebenes Buch. Das, und was mich total fasziniert, weil es im Original Englisch ist und es funktioniert im Deutschen einfach fantastisch. Mhm. Aber da erzähle ich auch niemandem mehr was Neues. Ich meine, wer Kinder hat und den Gryffalo nicht kennt, da ist irgendwas, glaube ich, falsch gelaufen. Den kenne selbst ich. Also, genau. Ich habe keine Kids, von daher. Und das andere ist tatsächlich, ich sag's nicht gerne, weil ich gar nicht gerne bei diesem Marc-Uwe Kling Hype Train mitfahre. Und aber ist das Neinhorn fantastisch. Es ist. Also, und es ärgert mich wahnsinnig, dass der zweite Teil nicht annähernd so fantastisch ist, aber das Neinhorn ist wirklich großartig. Also kann ich nicht anders sagen. Und es ist, natürlich spielt da auch eine Rolle, dass ich so sprachverliebt bin, ja, dass es gerade Gryffalo und Neinhorn sind. Aber ich glaube, andere Menschen können das auch verstehen, dass das einfach schön getextet ist und gut klingt und dass es einfach Spaß macht, das zu lesen. Ja. Ansonsten versuche ich meinen Kindern schon auch Bücher aus meiner Jugend näher zu bringen, aber eigentlich eher jetzt dann, wo sie selbst lesen, wo es dann, also was für mich natürlich so prägende Werke waren der Anhalter zum Beispiel, war für mich ich möchte nicht sagen ein Wendepunkt in meinem Leben, genau, aber das war aber das ist ein Jugendbuch, oder wie sehen wir das, wie schätzen wir das ein? Gar nicht unbedingt, also das ist ein ich glaube mal, wahrscheinlich ein Erwachsenenbuch, das du aber durchaus als Jugendlicher lesen und verstehen kannst. Das ist nicht so kompliziert. Ich glaube, das funktioniert ab Jugendlicher. Ich glaube, was die Frage ist so, ab wann der Humor funktioniert. Und ich glaube, ein paar Sachen kannst du noch nicht ganz so gut schätzen. Sowas wie dieser blöde Gag gleich am Anfang zum Beispiel mit diesem wahnsinnigen bürokratischen Aufwand, wo du als Erwachsener sagst, Bürokratie. Aber es sind wieder diese zwei Ebenen. Ne? Es ist halt einfach wahnsinnig lustig, wenn er sich dann vor diesen Bagger in den Matsch legt und nicht aufsteht und damit alles aufhält. Ja, da ist dir egal, warum er das macht, sondern es ist einfach lustig. Das Problem ist aber, du kannst es wahnsinnig schlecht vorlesen, dieses Buch. Ich habe es versucht, tatsächlich auch, als sie noch kleiner waren, meinen Kindern vorzulesen, aber Douglas Adams ist einer der wenigen Autoren, die ich empfehle, obwohl sie mörderlange Sätze schreiben. Also das ist wirklich manchmal schwer zu ertragen und schwer zu konsumieren. Wenn man selber liest, geht's, aber das vorzulesen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das mal nur am Rande. Ja. Bevor ich an Dominik die Frage weiterreiche, es fällt mir gerade noch eins ein und ich weiß wirklich nicht mehr, welches Buch das war. Da bin ich jetzt, würde ich mich sehr über Hinweise freuen. Ich habe einmal köstlichst gelacht beim Vorlesen, weil das auch eine dieser Zwei-Ebenen-Gags war. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Aber da ging es in einem Kinderbuch um jemanden, der mit seinem Hund irgendwie, glaube ich, zum Bäcker geht. Und dann wartet der Hund draußen und der Mann ist drin. Und dann kommt jemand vorbei und unterhält sich mit dem Hund. Und er sagt dann, ich habe versucht, mich mit dem Hund zu unterhalten, aber er war sehr kurz angebunden. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Weil das ist einfach mein Sprachhumorzentrum blüht da halt auf bei sowas und die Kinder freuen sich halt einfach, weil ich mich freue. So, also das ist ein schöner Moment, den ich anders wahrnehme als meine Kinder. Und solche Bücher feiere ich halt total, wenn mir sowas begegnet. Ja, schön. So, Dominik, wie sieht's bei dir aus? Unvorstellbar langweilig größtenteils mit den absoluten Klassikern wie dem Sams, den Kindern von Bulabü, Astrid Lindgren im Gesamtwerk, den Mumins tatsächlich, haben wir auch ziemlich abgefeiert und ich habe nach wie vor keine Ahnung, welche Mumin-Figur wie aussieht, weil ich bin mir bewusst, dass es quasi wie die Mumins selber aussehen, weiß ich, aber es gibt ja auch diverse Nebencharaktere und ich kann die nach wie vor nicht zuordnen, weil ich nie einen Film gesehen habe, nie irgendwie eine Grafik gesehen habe, wo der Name bei dem Charakter stand. Und ich habe gesehen, auf Amazon Video gibt es einen Mumin-Film, glaube ich, kostenlos. Und den werde ich demnächst mal mit der Maus quasi anschauen. Und dann werden wir zum ersten Mal sehen, wie denn diese Nebencharaktere tatsächlich aussehen. Und tatsächlich maximal unspektakulär, aber wie ich finde, trotzdem sehr schön. Habe ich ja gerade schon die Kinder vom Bulabü verteidigt. Ich habe tatsächlich von der Achterrasse ein Geschenk bekommen, was ich meiner Tochter vorgelesen habe. Und das hat sie auch extrem genossen. Und das heißt Hinterm Haus der Wassermann. Was? Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, aber eure Grunzlaute lassen darauf schließen, dass keiner von euch das kennt. Das ist tatsächlich von der Gudrun Pausewang. Und die Gudrun Pausewang hat anscheinend auch Die Wolke geschrieben. Ah. Und Die Wolke kennt man ja. Ja, weil ich glaube nämlich ganz ehrlich. Das ist ja tatsächlich eher ein Jugendroman, genau. Ich glaube nämlich, dass fast das in dem Haus der Wassermann, dass das vielleicht auch in der heimischen Bibliothek fand man. Also meine Eltern hatten echt viele Bücher von uns. Gerade auch ich als das dritte Kind von dreien, da war halt schon echt viel da. Die Gudrun Pausewang ist auch tatsächlich in der Nähe von Bamberg gestorben. Also die kommt ursprünglich aus Ostböhmen. Und dann war sie tatsächlich viel in der ganzen Menschheit unterwegs, auch dann Frankfurt am Main dann irgendwann mal. Und ist aber am Schluss dann ins schöne Frankenland anscheinend gezogen. Und dieses Buch ist ein klassisches Märchenbuch with a twist. Also du hast die üblichen Charaktere wie den König und den Wassermann und die Prinzessin, aber es ist tatsächlich, heutzutage wird man sagen, so, dass sie mit deinen Erwartungen spielen. Und ich war das ein oder andere Mal doch sehr erstaunt, wie die Handlung voranging und war sehr cool, einfach mal was anderes zu lesen. So. Und ich empfehle es. Gerade wenn man mal was etwas etwas anderes quasi, was wollte ich sagen, nicht dem Standard entsprechenden lesen möchte, wenn alles andere schon durch hat, dann schaut da gerne mal rein. Es kommt aber mindestens ein Todesfall vor. Also tatsächlich, je nachdem, wie eure Kinder da drauf sind, mit ein Tod fällt mir ein, der sehr abrupt kommt und ich erstmal so, what? In dem Moment, es ist im Zuge des Character Growth nachvollziehbar, aber in dem Moment, also meine Tochter ist ja legendär dafür, dass sie anscheinend vor nichts Angst hat und nichts schockierend findet und ich mir jetzt schon ernsthaft vorgenommen habe, ihr demnächst mal absichtlich Angst zu machen, einfach mal auszuchecken, wie das funktioniert, aber das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Fantastisch. Ja. Noch nie gehört. Von wann ist es ungefähr, grob, welche Zeit, Ära? Da müsste ich jetzt mal kurz, warte, ich gucke. Weil die Wolke, wenn ich mich nicht täusche, ist das aus den 80ern, 70ern? Ja, 88 80ern. Hat sie einen Preis auf jeden Fall gekriegt, die Gudrun. Genau, und genau, also die Wolke ist von 1987. 87, so spät sogar. Okay. Mhm. Und der Wassermann, ich mache hier mal kurz, 1972, also Ui. Deutlich früher. Okay. Ich möchte noch eins einwerfen, weil es mir gerade auch einfällt. Ich habe tatsächlich doch ein Kinderbuch, das wurde mir in der Grundschule in der dritten und vierten Klasse vom Lehrer ab und zu vorgelesen. Und das habe ich in sehr guter Erinnerung behalten. Und das habe ich auch meinen Kindern vorgelesen. Okay. Der kleine Nick. Oh. Kennt ihr den kleinen Nick? Das habe ich tatsächlich. Ja. Ja, nur vom Hören. So. Es ist wunderschön, weil es so sinnlos gewalttätig ist. So, es ist so. Ja, absolut fantastisch. Es ist so, das sind halt Jungs, irgendwie, die rumturnen draußen. Es sind auch immer mal wieder Mädchen dabei, aber es sind hauptsächlich Jungs und sie raufen halt gerne und spielen Fußball und machen sich dreckig und sind halt wie Jungs so sind. Und das ist für die aber alles kein Problem. Und ein Problem wird es eigentlich immer nur, wenn die Eltern irgendwie sich einmischen. Und das ist irgendwie, naja, das kann man jetzt vielleicht auch gar nicht so pauschal sagen. Aber also ich habe das in einer schön verklärten Erinnerung. Ich denke, wenn man das auch mit einer Brille und modernen Standards bewerten würde, würde man sagen, nee. Ihr müsst mal kurz jetzt eine Pause überbrücken, bis ich wieder hierher komme und ich habe dazu was zu sagen. Aber dazu muss ich was holen, okay? Also bitte kurz überbrücken. Ja. Du hättest mich jetzt auch einfach weiterreden lassen können. Jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Du hast erzählt von der kleine Nick, ob das eher so ein bisschen verklärt war oder ob das wirklich gut war. Und jetzt wollte ich aber gleich fragen, aber das ist doch dieses, wie heißt das, Le Petit Nicolas? Ist das dieses Französische, der kleine Nick? Ja. Okay. Ja, das kommt aus dem Französischen und das ist auch ein bisschen so von der Aufmachung her ein bisschen, wie soll ich sagen, artsy, ja, also ja. Da hat dann schöne Zeichnungen, das hat einen schönen Einband, das hat ein verrücktes Format, also das hat nicht so ein klassisches Buchformat, sondern das ist so ein bisschen kleiner und quadratischer. Mhm. Habe ich in sehr positiver Erinnerung, ich weiß aber nicht, ob ich das heute jungen Eltern, die das gar nicht kennen, empfehlen würde, die würden mich wahrscheinlich danach sehr, sehr, mit sehr unangenehmen Fragen löchern. Aber hast du gewusst, dass es vom gleichen Schreiber ist wie Asterix? Ja, doch, stimmt. Das habe ich nur gerade verdrängt. Aber das ist mir aufgefallen, als ich angefangen habe, das meinen Kindern vorzulesen. Ja. So, und jetzt. Ich habe einen Eingangsbereich. Und in diesem Eingangsbereich. Das ist habe sehr schön ich, für dich. Ja, danke. Den konnte ich mir noch leisten, den Eingangsbereich. Ich habe in dem Eingangsbereich so ein, zwei Sachen drapiert auf einem Schrank und unter anderem liegt da eine Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und tatsächlich liegt diese Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht da, weil ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch nur regelmäßig sondern oder weil ich auch posen möchte. Öfter schon ja, genau. Gelesen weil ich intellektuell habe. Wirken ich, möchte. Intellektuell. Nein, jetzt. Ich lese tatsächlich die Zeit. An der Stelle nochmal danke für den Udo, der mich immer wieder versorgt mit Zeitausgaben. Danke für den Udo. Auch danke für den Udo, nicht nur an den Udo. Aber wieso erzähle ich euch das? Weil tatsächlich ich hier die Frankfurter Allgemeine, die in meinem Eingangsbereich liegt, vom 13. August 2022 habe. Und quasi die Aufmachergrafik ist der kleine Nick, wie er da liegt. Und steht da einer von uns. Und jetzt würde ich euch einfach diese paar Zeilen, die hier auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen sind, kurz vorlesen. Oh, das ist ein schöner Abschluss. Sehr gut. Tatsächlich. Jetzt typischer Fall, wie in der letzten 8 Folge hieß es ja, ich mache jetzt immer die französischen Aussprachen und Jürgen, du darfst jetzt wieder Spaß haben, wie ich's falsch sage. Ach, Sempé ist gestorben. Frankreich trauert und der Rest der Welt trauert auch. Denn dieser Jean-Jacques Sempé, der beim Zeichnen seiner Bilder ein großer Meister der kleinen Formen und kein Freund pathetischer Gesten war, dieser Sempé hat besser als jeder andere Künstler den universalen Anspruch der französischen Kultur eingelöst. Dass sie durch und durch französisch sei. Und doch die ganze Welt meine. Sein Petit Nicolas, der kleine Nick, war, egal was der Pass besagt, immer einer von uns und Sempés Leichtigkeit ein Lebensziel für alle. No. Amen. Was für ein schöner Schluss. Ja, dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Außer, vielen Dank fürs Teilen. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Tschüss. Packen wir da jetzt auch lauter Amazon-Referral-Links in die Shownotes? Nein. Nee. Dann müsst ihr jemand raussuchen. Nee, das machen wir nicht. Tschüss. Tschüss.